Kundgabe 2407. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.07.1942. Sendlinge Gottes. Kraftvolle Streiter. Jeder Sendling Gottes, das heißt ein jeder Mensch, der sich zur Arbeit für ihn anbietet und nun von Gott mit einer Aufgabe betreut wird, muss sich vorerst durch Liebetätigkeit auch der Gnadenzufuhr würdig machen, die diese Aufgabe bedingt. Also es muss der Wille, Gott zu dienen, auch insofern in die Tat umgesetzt werden, als dass der Mensch selbst sein Leben in gottgefälliger Weise lebt. Er muss dann in der Liebe leben und ernährt sich dadurch Gott, was er nun fühlbar spürt, als vermehrte Kraft zum Wirken für ihn. Um seine Aufgabe erfüllen zu können, das Wort Gottes unter den Menschen zu verbreiten, muss er unverzagt und mutig auftreten gegen seine Feinde. Er muss furchtlos die göttliche Sendung vertreten. Das heißt, er darf sich nicht gehindert fühlen durch menschliche Bestimmungen, sondern er muss die Forderung Gottes als erstes erfüllen, so wie diese den menschlichen Bestimmungen zuwiderlaufen. Die Kraft hierzu geht ihm dann unmittelbar zu, denn der Glaubenskampf erfordert ein Gegenwirken, ein Einsetzen für den Glauben und Standhalten den Anforderungen derer gegenüber, die den Glauben aus der Welt schaffen wollen, was ohne die Kraft Gottes niemals möglich sein wird. Die Gott aber als seine Streiter erwählet, denen wird es niemals an Kraft mangeln. Sie werden die Welt nicht fürchten und daher die göttlichen Anforderungen erfüllen. Sie werden reden, wo es nötig ist, und den Menschen ihren Irrtum klarzumachen versuchen. Sie werden voller Überzeugung eintreten für den Glauben und auch den Mitmenschen denselben übertragen wollen, weil sie ständig geben wollen, weil sie die seelische Not derer erkennen, die ohne Glauben leben, und sie diesen Rettung bringen möchten. Weltliche Maßnahmen fürchten sie nicht, weil sie einen anderen, mächtigeren Herrn über sich erkennen, dem alles untersteht, weil sie dessen Auftrag zu erfüllen trachten und daher auch dessen Schutz gewiss sind, weil sie in seinem Schutz sich geborgen fühlen. Sie dienen Gott und nicht der Welt, und also wird auch Gott ihnen geben, was sie benötigen und was die Welt ihnen nicht geben kann, die Kraft des Geistes. Er lässt ihnen sein Wort zugehen, das alle irdischen Schätze aufwiegt. Sein Wort, das seine direkte Ausstrahlung und daher unvergänglich ist. Und aus diesem Wort kann nun der Sendling Gottes unentwegt Kraft schöpfen. Er wird niemals zu verzagen brauchen, so er die Kraft aus Gott direkt entgegennimmt, so ihm das göttliche Wort diese vermittelt und ihn zu einem kraftvollen Streiter Gottes gestaltet. Gott benötigt solche Streiter, auf dass er durch diese reden kann zu den Menschen. Er benötigt Menschen, durch die er selbst wirken kann, die also nur Gott fürchten und nicht die Menschen, die Gott gegenüber doch ohnmächtig sind. Amen.